Ja, ich bitte um Wortmeldung. Gehen Sie bitte ans Mikrofon. Ich gehe nicht ans Mikrofon. Ich habe nur die Frage, wie ist jetzt auf Hinblick dieses Vortrags diese ganze Aufarbeitung im Fernsehen, also das geht ja jetzt wieder über Jahre von des Nationalsozialismus zu bewerten? Ich habe versucht, diese Art der Aufarbeitung, ja, diese Art des ritualisierten Gedenkens von mir aus, als willkürliche Erinnerung zu kennzeichnen, deren Funktion gerade die Abwehr der Erinnerung ist. Wie ja? Müsste das aussehen? Wie sollte das jetzt? Wie das stattdessen laufen sollte. Ja, bevor Sie das beantworten, würde mich interessieren, ergänzen noch, kann man das für jede Form, jedes Phänomen, jeden Akt gleichermaßen so behaupten, unterschiedslos, egal was passiert? Das klingt jetzt so. Also alles, was irgendwie gesellschaftlich offiziell in der Form von Gedächtnis stattfindet, fällt unter dieses Verdikt. Unterschiedslos, ohne Nuancen, apodiktisch oder gibt es da Unterschiede? Ich finde es also sinnvoll, Nuancen und Unterschiede aufzuzeigen. Das hat jetzt der Vortrag in dieser Form nicht leisten können, weil ich zunächst einmal die Verbindung genau aufzeigen wollte. Ja, die Funktion dieser Art von Erinnerung. Ich glaube, und das würde ich jetzt wirklich unterschiedslos und nuancenlos behaupten, dass jede Form davon angekränkelt ist, mehr oder weniger. Also da kann man sich dann über Nuancen unterhalten, ganz bestimmt. Also das wäre Unsinn, alles über einen Kamm zu scheren. Ja, aber dieses Angekränkelt, das halte ich doch für wichtig. Ich habe ja auch über die Erinnerung der Überlebenden gesprochen. Ja? Ich habe davon gesprochen, nicht um diese Erinnerung, diese Art des Gedächtnisses zu kritisieren, sondern um zu kritisieren die Bereitschaft zur Identifikation damit, damit man auch noch ein bisschen vom Affekt hat. Ja? Der Affekt wird abgespalten, der wird nicht negiert, der wird abgespalten. Diese Art der Erinnerung wird dann an die Opfer delegiert. Ja? Während wir uns die andere Affektlose vorbehalten. Wenn man durch die Topografie des Terrors in Berlin geht, was inzwischen eine sozusagen ein Touristenweg geworden ist, wie ich jetzt mehrfach beobachtet habe, ist überraschend festzustellen, dass dieser Ort viele Menschen, die eigentlich sich als Touristen dorthin begeben haben, ziemlich packt. Also durch diese, viele von Ihnen werden das kennen, durch diese Keller, wo früher die Mauer war, ist ja frei gegraben worden und man geht die Keller entlang, in denen die Menschen gefoltert wurden. Ein merkwürdiger Kontrast zu diesem Abstrakten, was 400 Meter ungefähr entfernt jetzt gebaut wird. Könnten Sie das vielleicht, bezogen auf die Affektstruktur, die damit ausgelöst werden kann, ein bisschen beschreiben? Herrscht da nicht möglicherweise auch eine Identifikation mit den Opfern vor? Gut, aber es ist ein offizieller Ort. Bitte schön. Ja. Ich denke, dass Marcel Proust à la Recherche du Temps Perdu auch mitgespielt hat bei Ihren Ausführungen hier, unterschwellig zumindest. Denn er unterscheidet ja zwischen... Oder er unterscheidet wesentlich zwischen diesem, ich erinnere mich, das war damals und das war im so und so vielten, aber das besagt gar nichts. Aber wenn es plötzlich da ist, mit allen Farben des Erlebens, und das heißt ja auch mit den Affekten, dann ist es etwas ganz anderes. Ja. Und sehen Sie, diese offiziell veranstaltete Erinnerungskultur scheint mir dann und immer mehr als fragwürdig zu sein, wenn sie verhängt wird. Und das Bild, nehmen Sie es ganz, also wenn sie oben drüber gehängt wird sozusagen. Wenn nämlich der Staat wesentlich Oktroi ist und ohne Bezug zu dem, was eigentlich seine Basis wäre und aus dem er erwachsen sollte. Und dann bleibt es Verordnetes und leer. Ja. Das ist mir auch gleich aufgefallen, also diese Parallelität zu Proust in der Erwartung, die vielleicht im 19. Jahrhundert in der Philosophie an die Geschichte oder an die Zukunft, die man sich gestellt hat, die dann nicht oder die dann desillusioniert wurde, wie bei Proust vielleicht, der Ich-Erzähler, der auch Erwartungen hegt, die dann vielleicht desillusioniert werden und aber auch durch diesen oder durch dieses Programm oder durch diesen positiven Blitz oder wie man das nennen mag, dieser Memoir im Volontär, also der unwillkürlichen Erinnerung, die dann durchschlägt. Und da ist jetzt für mich, also was ich interessant finde im Zusammenhang mit Auschwitz oder ich als jemand, der sagen kann, also damit oder mit diesen Bildern oder eine ganz lange Zeit schon von klein auf konfrontiert worden zu sein, dass ich eigentlich immer irgendwie ja schon den Schrecken irgendwie gespürt habe oder so, halt auch dieses Willkürliche, also die willkürliche Erinnerung, das aufgepropfte oder sowas, das habe ich auch gespürt. Und ich meine auch, dass eigentlich der Punkt wäre, dieses von oben zu durchbrechen, sowas wie künstlerische Erfahrung, also unreglementierte Erfahrung. Und gerade das ist aber auch das Problem, weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, ich darf nicht ausbrechen, weil das denn als Peinlichkeit gilt oder als Affekt oder wie auch immer. Und ich habe also praktisch, wo das Realitätsprinzip oder so immer einen Druck ausübt und wo man selber gar nicht zulässt, negative oder im gesellschaftlichen Vorurteil peinliche Gefühle aufkommen zu lassen. Das sind dann Fragen der Sexualität und so weiter, die da vielleicht mit reingehören und der Gewalt oder so etwas. Und da wäre für mich interessant, inwieweit gerade das Fernsehen auch Bilder mir vorsetzt und jetzt die Möglichkeit eigentlich, die für mich besteht, selber zum Beispiel nicht nur die Bilder im Kopf zu haben und das so im Ungefähren zu lassen, sondern auch den Touristenpfad in Anführungsstrichen nach Auschwitz auch mal zu gehen und wirklich mir das mal richtig anzuschauen. Nicht? Also das, um halt auch das eigene Bild noch ein gewiss oder das habe ich mir davon erhofft oder würde ich mir davon erhoffen, ein bisschen zu vervollständigen. Zugleich bin ich mir nicht sicher, ob das irgendwie so klappt oder so, weil halt wie gesagt immer so ein für die unwillkürliche Erinnerung gehört immer eine Spontanität dazu. Also das kann man nicht verschreiben, sondern das, also wenn ich einen Duft rieche oder einen Tee trinke und ein positives Gefühl verspüre, wie Proust oder so, der sich dann an seine Großmutter oder an seine Tante erinnert, das lässt sich nicht vorschreiben, sondern das ist so, da sollte man vielleicht mobilisieren, so einen Funken an auch an das eigene Gefühl und an die Gefühle, die vielleicht von der Gesellschaft erst als negativ abgekanzelt werden. Das ist ja in der Bildzeitung oder wo auch immer. Ja. Ich höre, Sie haben einige Einwände schon selbst gebracht. Ja, Sie haben, glaube ich, einige Selbsteinwände in Ihren Beitrag mit eingeschlossen. Ich möchte einmal vielleicht jetzt doch noch mal kurz etwas sagen zur Proustschen Mémoire involontaire, zu der daher rührenden Unterscheidung. Ja, in der habe ich mich orientiert, aber die ist natürlich positiv. Ja, Madeleine und Auschwitz lässt sich nun mal nicht auf einen Nenner bringen, aber das haben nicht Sie gemacht, sondern das habe ich ja hier implizit gemacht. Jedenfalls werden das alle bemerken, die diese Genese der Begriffe auch nachvollziehen können. Das ist sicherlich ein problematisches Moment in diesem Vortrag. Ja, also da bin ich mir auch noch nicht ganz klar, ob man... deshalb habe ich auch die Rede von unwillkürlicher Erinnerung mal weggelassen hier, ja, sondern mich auf die willkürliche Erinnerung kapriziert und die kritisiert, weil ich da die Möglichkeit sehe, anzuknüpfen, während ein Vergleich, eine Korrespondenz der von Proust bezeichneten Mémoire involontaire und der unwillkürlichen Erinnerung, der spontanen Erinnerung, die ich nur reklamiere, ohne sie näher auszuführen, ja, das sehe ich dann doch nicht. Das möchte ich nicht so ohne weiteres herstellen, diese Verbindung. Gut, die Einwände gegen Ihre Überlegungen, da etwas anzustoßen, haben Sie zum Teil selbst schon gebracht. Ja, Touristenfahrt nach Auschwitz und so weiter, das muss man, gut, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, ich möchte Sie nach ein paar Begrifflichkeiten fragen. Sie haben die Relation zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zwar erwähnt, dann aber die Zukunft ziemlich rausgenommen. Im Walter-Benjaminschen Sinne finde ich auch sehr glückt. Allerdings eben, weil der Benjamin sich über Marx die folgende These, die, nach der Sie sie zitiert hatten, vom Begriff der Geschichte, bezieht sich ja auf die Säkularisierung des Messianismus durch Marx, die der historische Materialist Walter Benjamin auch erklärt und erläutert und genau in das geheime Gemach sozusagen der Aktualität in der Gegenwärtigkeit reinführt. Und dann bei Walter Benjamin die Gegenwart, Gegenwärtigkeit, Aktualität, Jetztzeit als Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft im hegelischen Sinne noch erhalten wird. Die Zukunft fällt mir dazu sehr raus in Ihrer Darstellung. Und von daher auch, Sie haben ja sehr gut, finde ich, sehr geglückt, die Geschichtstheorie von Walter Benjamin sozusagen, mal unhöflich gesprochen, paraphrasiert, finde ich im Wesentlichen, was ich gut finde, das zur Geltung zu bringen. Aber Adornos Denken von der Erlösung her fällt auch mit dieser Dimension der Zukunft und der Schnittstelle, Gegenwärtigkeit im hegelischen Sinne als Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft raus. Und das scheint mir damit zusammenzuhängen, dass Sie noch halbwegs in Ihrer Darstellung bei dem, was Sie an Begrifflichkeiten einklagen und wieder scharf zu machen versuchen, doch noch in einem Mystifikationsnebel hängen bleiben, indem dass Sie die ungeheure Verschiebung, die Adorno in dem Brief an Horkheimer damals feststellte von dem Proletariat als Gegenpol der ganzen bürgerlichen Gesellschaft auf die Judenheit, ja, was dann in der Shoah sich auf diese kontinuitätsbruchhafte Weise vollzogen hat, ja, dass das nicht festgehalten wird. Wenn Sie also einklagen, die Aktualität dieser Erinnerungen des Eingedenkens im benjaminischen Sinne über eine Memorialkultur, die staatlich verwaltet wird, hinaus, dann denke ich, bleiben wir in einem Mystifikationsnebel über die Aktualität hängen, wenn wir diese Kategorie des Proletariats nicht im Sinne einer Rückverschiebung denken und auch in Bezug auf Praxis denken, so dass der Gegenpol zur bürgerlichen Gesellschaft und das Skandalon der aktuellen Gesellschaft, nämlich die Lohnarbeit, dass die Arbeitskraft eine Ware ist, das Faktum der Proletarität, das Faktum des Proletariats, das wächst, und wir sind ja fast alle formell zumindest lohnabhängig, müssen uns als Ware verkaufen, auch als Künstler und so weiter, dass dieses Skandalon schön draußen bleibt, trotz des der Anklage gegenüber der staatlich verwalteten Memorialkultur und wie Sie das hier schön dargestellt haben. Und das führt mich dann zu der letzten Frage, dass Sie den Begriff der Jetztzeit im Walter Benjaminschen Sinne auch, denke ich, umgehen. Es sind so Verdachtsmomente. Ich hoffe, dass Sie kritisch förderlich auch hier eingebracht worden sind und nicht einfach nur, ich möchte Ihnen da nicht am Zeug flicken. Ich finde das eine sehr gute Darstellung. Aber ich denke, wir müssen an diese Begrifflichkeiten Proletarität ran, Aktualität ran, das Skandalon des Privateigentums an den gesellschaftlichen Produktions- und Lebensbedingungen. Darüber müssen wir widersprechen. Warten, bleiben Sie doch mal gerade. Ich habe eine Rückfrage. Diese Rückverschiebung vom Proletariat auf die Juden, die Adorno in diesem Brief vorgenommen hat, die bezeichnen Sie als das Mystifizierende. Und das sei auch in meine Darstellung eingegangen. Habe ich das richtig verstanden? Wenn wir diese Verschiebung, die, Adorno damals diagnostiziert, an der Schwelle zur Shoah, ja, und die sich dann in der Shoah so bewahrheitet hat, wenn wir nicht uns dieser gigantischen katastrophalen Verschiebung, der geschichtskatastrophalen Verschiebung stellen, und wir nicht in das Medusenhauptgesicht reinblicken wieder, ja. Und wir brauchen dazu sicherlich Spiegel. Wir können nicht direkt hineinschauen. Das ist ja diese Aufgabe des Eingedenkens im benjaminschen Sinne, um das auf unsere Jetztzeit zu beziehen und von unserer Jetztzeit her das wahrzunehmen. Dann können wir diese Rückverschiebung nicht leisten, die Adorno, denke ich, das wäre vielleicht der Streit, einfordert. Und an der Adorno und Horkheimer immer festgehalten haben, sozusagen auch heimlich immer wieder geäußert haben, wenn Horkheimer zum Beispiel sagt, wir bräuchten jetzt, 1948, eine leninistische Partei und so weiter. Sie haben immer sozusagen im geheimen Gemach versucht, diese Rückverschiebung, an diese Rückverschiebung von der Erlösung her denkend, in Bezug auf diesen Zukunftsbegriff im benjaminschen Sinne festzuhalten. Wobei ich es vollkommen gut finde, dass es nicht wieder remessianisiert wird, sondern die Säkularität bei Marx und Benjamin auch festgehalten wird, ja, dass wir nicht von die Enkel fechten es besser aus, von den Erlösten zu erlösenden Enkeln, sondern von uns im Hier und Jetzt, materialistisch und, wenn man will, hedonistisch aufgrund der Reichtumsproduktion der kapitalistischen Weltverhältnisse, hier und jetzt und im Sinne von Hass und Opfermut, mit dem Bild der geknechteten Vorfahren, das sind ja die Proletarisierten, das sind wir auch noch selber weitgehend denken. Das ist mein Anliegen. Ich denke, dass Adorno dieses Vermächtnis auch in seinem kategorischen Imperativ auch eingeschrieben hat. Also so, Rückverschiebung heißt dann wieder zurück von den Juden zum Proletariat, ja? Jetzt ungefähr so. Ist der Groschen gefallen. Das, wie kommen wir aus der Justifikation der Memorial-Verwaltung heraus? Das tut denen ja Ja, Sie haben aber genau das wiederum verknüpft mit der Rede von einer Zukunft, ja, die jetzt vielleicht dann doch wieder die größere Bedeutung gegenüber der Vergangenheit erhalten soll. Also ich finde eine sehr wichtige Beobachtung Benjamins vor allem und im Anschluss daran auch Adornos ist es, dass jede Rede von Gegenwart und Zukunft, eine Gegenwart, die sich auf eine Zukunft hin entwirft etc., die Geschichte dazu degradiert, zeitlos zu werden. Ja? Dass da immer das Ideal vorherrscht gegenüber der materiellen, der materialistischen Diagnose materieller Verhältnisse. Ja, das ist ja also sozusagen auch ein immanent theoretischer Grund für die Orientierung an Vergangenheit. Ja, es gab die geknechteten Vorfahren, das Proletariat, und sie haben gekämpft. Ja, es geht nicht um befreite Enkel, von denen man gar nicht weiß, wie es sein wird, was sie tun werden und ob das Ideal überhaupt ein Movent sein kann, ja, der Handlung. Also weg von diesem Ideal, von diesem auch idealistischen, darum geht es bei der Orientierung an der Vergangenheit. Und daran würde ich festhalten, und was Sie postuliert haben, das haben Sie halt mal postuliert. Ja? Aber es geht doch darum, von den Postulaten wegzukommen. Ja? Also lassen Sie uns beschreiben, wie die Zustände sind, auch das, wie die Zustände auch, also wie auch das Proletariat lebt, wie es handelt, was es tut, inwiefern es geknechtet ist und ob es kämpft. Ja, lassen Sie uns das beschreiben, aber nicht postulieren, man müsse es sozusagen wieder aufleben lassen, um dann womöglich doch eine Zukunft wieder zu gewinnen. Ja, das wird sich zeigen, ob wir die gewinnen, ja, wir oder andere. Ja, vielleicht noch mal auf einen Punkt. Sie haben gesagt, zunächst mal vollkommen einleuchtend, die Vorstellung von der Einheit der Geschichte zerbricht im 20. Jahrhundert, wäre allenfalls zu fragen, ob das erst dort geschieht, ob das nicht schon vorher in gewisser Weise brüchig war und ob das, sagen wir mal, nicht ein eurozentrisches Konzept ist, was so in anderen Kulturkreisen gar nicht so dominant gewesen ist. Aber das soll jetzt gar nicht das Problem sein. Die Frage ist jetzt nur, und das habe ich noch nicht so richtig verstanden, kommen wir denn von diesem heilsgeschichtlichen Konzept ganz los? Oder ist Ihre Vorstellung die, davon müssen wir uns verabschieden? Oder lebt es nicht unweigerlich, gerade wenn Sie an Benjamin und an Adorno anknüpfen, in negativer Weise fort? Ja, also um nur diese eine kleine Auseinandersetzung zwischen, glaube, brieflicher Art, nicht, ist nachher im Passagenwerk erschienen bei Benjamin, zwischen Benjamin und Horkheimer. Wenn wir die ranziehen, wo der Horkheimer sagt, die Erschlagenen sind erschlagen, da ist nichts zu machen, das können wir nicht mehr umwenden. Und dann Benjamin dagegen den Gedanken stellt, auch wenn das so ist, können wir uns in angemessener Weise gar nicht anders erinnern an die Erschlagenen, als ob wir es umwenden könnten. Es müsste umgewendet werden. Ja, also er wendet das dann nochmal theologisch so in dem Sinne, man müsste es gleichsam vor den göttlichen Thron anklagend hervorbringen, selbst wenn es die Gottheit nicht gibt. Nicht? Und ganz ähnlich hat natürlich auch der Adornische Versöhnungsgedanke diese Dimension des theologischen Fluchtpunkts. Und ich habe den Eindruck, dass in der Art und Weise, wie Sie jetzt unwillkürliche Erinnerung fassen, nämlich anders als Proust, also eher doch vom Freudschen Begriff des traumatisch erfassten, traumatisch berührten, was einen weiterhin umtreibt und was unaufgearbeitet ist, dass wenn man es so angeht, man also diese Art von negativ heilsgeschichtlicher Dimension aus der Erinnerung gar nicht wegbekommt. Ja, wir können uns nicht anders erinnern als so, dass wir anklagen und dass wir auf etwas anderes verweisen. Aber die Frage ist, ob wir uns überhaupt noch erinnern. Ja, beziehungsweise ob wir uns überhaupt noch in anderer als in dieser Form der willkürlichen Erinnerung erinnern. Das sollten jetzt sozusagen die Ausführungen zur Erinnerung, die ja dann anschließen an meine ersten Ausführungen zum Geschichtsbegriff, deutlich machen oder zumindest in Frage stellen. Und ich denke, dass der kritische Begriff der Geschichte sich diese Frage ganz im Ernst vorlegt, nämlich die der Erinnerungslosigkeit. Ja, sofern wir uns erinnern. Und dass wir uns erinnern, ist ja etwa auch eine Prämisse der Thesen von Benjamin, ja, der Geschichtsthesen. Sofern wir uns erinnern, mag das richtig sein, aber was ist, wenn zu all dem noch die Erinnerungslosigkeit hinzukommt? Also die Vermittlung des Begriffs der Geschichte durch Erinnerung lässt ihn sozusagen noch prekärer werden, als er sowieso schon ist. Ja, das ist sicherlich auch der Unterschied zwischen dem, was schon im 19. Jahrhundert sich abzeichnet. Ich glaube aber, dass da der Zerfall der Einheit der Geschichte eher diagnostiziert wurde von Aufklärungskritikern. Also dass es da doch durchaus noch eine antiaufklärerische Haltung war, die da zunächst vielleicht auch mal so eine gewisse Sensibilität für diesen Fall hergestellt hat. Und dies hat sich ja im 20. Jahrhundert, und zwar auch gerade mit der Diagnose der grassierenden Erinnerungslosigkeit, verändert. Ja. Also der Begriff der Geschichte ist damit noch prekärer geworden. So, das ist das eine. Und wenn wir also dann bei der Erinnerung bleiben, wir können uns nicht anders erinnern als, wenn Sie dann das Traumatische anführen, so denke ich, dass gerade dieses Traumatische, also da sehe ich nicht, wie das ein Fluchtpunkt sein kann, ja, das Traumatische, also wie man das noch einmal letztgültig umwenden kann. Also die Figur der Umwendung ist mir präsent, und ich habe ihr zumindest in meinem letzten Satz noch Rechnung getragen, dass da etwas diagnostiziert wird, nämlich der Verfall der Geschichte, der endgültige Verlust der Geschichte, um es abzuwenden. Gut, das ist sozusagen die Conditio des theoretischen Handelns, ja. Ja, sonst wird man halt irgendwie trübe vor sich hin registrieren. Ich weiß aber nicht, ob es angezeigt wäre, daraus jetzt nochmal ein Theorem zu basteln, ja. Also doch nochmal auf diesen Hoffnungspunkt auch, also ihm auch noch einen theoretisch substanziellen Stellenwert zu geben. Da bin ich mir nicht sicher, aber mag schon sein, dass dann jeweils einer am anderen, also eine Theorie an der anderen, genau das noch einmal entdeckt, ja. Das würde ich nicht abstreiten. So, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du die Einheitsgeschichte lässt sich weder positiv noch negativ halten. Also diese Einheit der Geschichte oder Geschichtsphilosophie ist zerbrochen. Aber ich frage mich, ob die Einheit der Geschichte bei Benjamin und Adorno doch noch im negativen Sinne eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Also dass erst in Kapitalismus eine einheitliche Logik gibt, also Lukács redet ja von der Warenform wird universal und dann erst gibt es so eine einheitliche Logik, aber es ist eine negative Logik, also das Kapital als Subjekt der Geschichte. Und wenn man sagt, dass diese Einheit zerbrochen ist, also besteht nicht die Gefahr, dass man dann auf diese negative Einheit nicht mehr hinweisen und nicht mehr analysieren kann. Ja, weil bei Benjamin, es gibt natürlich in den geschichtsphilosophischen Thesen diese Argument, dass die Revolution ist nicht Bewegung, also fortschrittsgläubige Bewegung in die Zukunft, sondern das ist der Zug, in dem also die Menschen nach der Notbremse greifen. Also ist diese der Zug ist ja der negative Einheit der Geschichte, das immer fortfährt, und das ist dann die Revolution sozusagen, ist der Versuch, dass aus dieser negative Einheit herauszukommen. Also die Frage ist halt, ob dann die negative Geschichtsphilosophie doch noch wichtig ist. Mhm. Ja, also die Zwangstotalität führt nicht dazu, dass man zu einem einheitlichen Begriff der Geschichte kommt, denn diese Einheit wird nun mal in einem Sinnzusammenhang sozusagen nur gestiftet. Ja, jetzt ist es ja nur nicht so, dass jede Deutung, also jeder Versuch zu synthetisieren, völlig aufgegeben wird. Ja, das wäre eine Art Resignation vor dieser Zwangstotalität, die sich eben nicht umstandslos in Denken, in das Denken eines einheitlichen Geschichtsbegriffs übersetzen lässt. Also keine Aufgabe, also keine Resignation angesichts dieses Zerfalls. Stattdessen versuchen ja versucht Benjamin, einen anderen Maßstab der Beurteilung der Geschichte zu finden im Gedächtnis. Ja, dies ist aber nun keine nur und ausschließlich theoretische Frage, sondern es gibt eine Erinnerungspraxis in der jeweiligen Gesellschaft. Und die ist dann und die entscheidet dann eben mit, ob es gelingen kann, wieder Geschichte zu denken, ja, Geschichte auch sozusagen im Denken wiederherzustellen, ja. Also Geschichte ist ja nicht nur das, was so abläuft. Es ist eben kein rein objektiver Begriff, sondern es ist ein subjektiv vermittelter und eben durch das Gedächtnis vermittelter Begriff. Und ich sehe nicht, wie man in Zeiten, sagen wir mal, völlig durchgesetzter Erinnerungslosigkeit überhaupt noch einen irgendwie angemessenen Begriff von Geschichte haben kann, also einen Begriff von Geschichte, der eben nicht nur das sozusagen Nachplappern der großen Ereignisse unserer vaterländischen Geschichte oder so darstellt. Ja, also natürlich, Geschichte grassiert allen Teilen, da könnte man vielleicht etwas Ähnliches zeigen wie für die Erinnerung, ja, wie ich das jetzt versucht habe. Natürlich sind wir von Erinnerungen umstellt, von Erinnerungspraxen, aber welche Art sind die? Ja, welche Art ist denn die Begeisterung für die Staufer und ich weiß nicht wen. Ja? Das lässt sich, glaube ich, nicht ganz in eins setzen. Aber ich meine, ich sehe da in Einwand schon, dass Gefahr droht, die Verhältnisse sozusagen auch im Denken nicht mehr zusammenzubringen, ja, sondern da ein Zerbrechen zu behaupten, wo wir doch im Gegenteil einen Zwangszusammenhang verspüren. Ja? Nur glaube ich, dass da ausgerechnet der Begriff der Geschichte nicht angemessen ist und sozusagen nicht am Ort, also nicht der Geforderte ist. Ne? Also das kann man nicht vom Begriff der Geschichte verlangen, würde ich sagen. So. Hm. Ja. Ich denke, dass diese Erinnerungslosigkeit nicht einfach so schnell mit therapierbar ist oder veränderbar ist. Sie hat ihren genauen Ort, nämlich in der Massenvernichtung. Wenn man zum Beispiel in Prag auf den großen alten jüdischen Friedhof geht, ich meine jetzt nicht den für die Touristen diesen historischen, sondern den, der bis 1939 etwa noch Begräbnisstätte war, da liegen Tausende von Gräbern, die einfach sich langsam in einen Wald verwandeln, weil da niemand ist, schlicht niemand ist, der sich an diese Gräber erinnern könnte, also an die Leute, die da drin liegen, erinnern könnte. Weil die da liegen, sind ja nicht die, die dann deportiert wurden und in die Konzentrationslager gebracht wurden, sondern da liegen ihre Mütter, ihre Väter. Und es gibt schlicht niemand mehr, der diese Gräber pflegen könnte. Das verwildert alles. Das ist für mich immer so ein Bild gewesen dafür, was eigentlich geschehen ist. Also ein negatives, man kann sich nicht wirklich erinnern. Also es gibt schlicht niemand, der diese Leute noch kennt, weil auch ihre Kinder und ihre Enkel alle umgebracht worden sind. Und das lässt sich nicht therapieren. Das lässt sich auch nicht, also dass die Geschichte willkürliche Erinnerung ist, in Deutschland jedenfalls, das lässt sich nicht umgehen, durch auch nicht mit der Kunst umgehen oder mit irgendwelchen rührseligen Vorstellungen. Es lässt sich höchstens ausblenden, indem man wieder zum Proletariat zurückkehren will. Das hat die Studentenbewegung ja weitgehend auch versucht. Also ja, es war einer der großen Fehler der Studentenbewegung, denke ich, dass sie das vorschnell diese Zeit übersprungen hat und auf die 20er Jahre zurückgegangen ist. Auf Lenin. Ich wollte das nur anmerken, ja, dass diese Gedächtnislosigkeit, die hat ihren präzisen Ort, nämlich in der Massenvernichtung, und dass alle diejenigen schlichtweg nicht existieren, die dieses Gedächtnis, dieses unwillkürliche Gedächtnis haben könnte, was bei den Deutschen dann, also bei den verbliebenen Bewohnern dieses Landes an unwillkürlichem Gedächtnis hochkommt, ist was ganz anderes nochmal dann. Ne? Mhm.